WDR 5 Doc 5, das Feature. Ja, das sind natürlich dann sehr viele Menschen, die da sehr dicht gedrängt stehen. Dann gibt es wieder Verspätungen, wenn die Leute zu langsam ein- und aussteigen. Hat mich schon beschwert, also schriftlich beschwert. Lässt sich nicht ändern, ja. 400.000 Menschen jeden Tag. Man kennt ja das auch schon aus den Filmen, wie der Rayman, der Zündhölzchen zählt, während die am Runterfliegen sind und solche Sachen. Eben, der hat extremes Talent im Zählen. 117. So, Backslash. Punkt Alpha, würde ich sagen, oder? Warte. 30. So. Grundsätzlich sind sie uns überlegen, zum Beispiel bei der Entwicklung von Software. Es gibt einen Trend. Unternehmen, die das erkannt haben, Google, IBM, die Firmen stellen Autisten ein, um sie ganz gezielt auf die Produktion von Software zu realisieren. Ich bin 15 Jahre alt und ja, kann ja fast nichts, also eigentlich nichts anderes. Man schreibt eigentlich einen Code und dann geht es. Man schreibt einfach nur. Der Spezialist ist Autist. Ein Feature von Anja Kempe. Google, Microsoft, IBM, SAP. In der Welt der Informationstechnologie wird fieberhaft nach Autisten und ihren herausragenden Fähigkeiten gesucht. Die Talente von Autisten sind erkannt und begehrt wie die seltenen Erden in der Hightech-Industrie. Die IT-relevanten Märkte werden sich in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich verdoppeln. Google zum Beispiel expandiert gerade in das sogenannte Internet der Dinge. Gemeint ist die komplette Steuerung und Kontrolle online vernetzter Städte und Haushalte. Bis 2020 sollen 50 Milliarden vernetzte Haushaltsgeräte im Einsatz sein. Ein aktuelles Beispiel aus der Welt des Future-Internets. Und ein riesiges Feld für den Datensammler Google und für die internationale IT-Wirtschaft. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Es geht um ein spannendes Thema. Als die Firma im Mai angekündigt hat, dass sie hunderte von Menschen mit Autismus einstellen möchte, hat das für große Aufmerksamkeit. SAP-Mitarbeiterversammlung. Der Veranstaltungssaal des größten europäischen Softwareherstellers mit Standort in Walldorf bei Heidelberg ist voll bis auf den letzten Platz. Auch die Öffentlichkeit ist geladen. Vertreter überregionaler Verbände und die Presse. Der Grund der Zusammenkunft? Die Belegschaft und die Öffentlichkeit werden offiziell informiert, dass SAP Autisten eingestellt hat. SAP-Vorstandsmitglied Dr. Werner Brandt erläutert die Neuigkeit. Autismus ist für die SAP in Deutschland ein besonderes Thema. Die Kolleginnen und Kollegen bringen Talente mit, die sehr gut in die IT-Industrie passen. Und ich möchte persönlich hinzufügen, auch eine Herzensangelegenheit ist. Die Herzensangelegenheit von SAP, hunderte Autisten einstellen zu wollen, ging 2013 wochenlang durch die Presse. Eingestellt wurden zunächst 8 Autisten. Laut Pressereferentin der SAP werden bis 2020 aber noch hunderte weitere Autisten gebraucht. Eine sensationelle Geschichte, die dem Walldorfer Weltkonzern viel Aufmerksamkeit beschert. Also bei uns bei der SAP ist es wirklich unglaublich positiv, die Rückmeldung. Wir haben viele Menschen, die gesagt haben, dies ist ein tolles Projekt. Das heißt, insgesamt ist diese gesamte Initiative sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Und dieses klare Commitment, das wir eben gegeben haben als SAP, das habe ich noch nirgendwo anders in der Industrie gesehen. Anka Wittenberg, SAP Senior Vice President und zuständig für die Autisten bei SAP. Warum haben wir uns dafür entschieden, Autisten hier in Walldorf einzusetzen an diesem Standort? Es ist so, dass Autisten besondere Fähigkeiten mitbringen und sehr motiviert dabei sind. Das ist wirklich wichtig. Gerade bei der SAP, wir wollen ja sehr innovativ sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel, wie wir hier auch Einfluss haben können, eben auch die Gesellschaft positiv zu verändern. Wir gehen rüber ins Einzelgebäude, oder? Dann können wir nämlich über den Zweier, wir können jetzt über die Luftbrücke gehen. Luftbrücke. Martin Buslei und Christian Haller sind zwei der 8 Autisten, die von SAP im Januar 2014 eingestellt wurden. Die Luftbrücke, also das ist zwischen zwei Gebäuden, ist das eine Brücke, die in einem geschlossenen Raum ist, wo dann die Temperatur sehr angenehm ist, also nicht zu kalt. Beide sind Mitte 20 und schwärmen für die IT-Aufgaben der Zukunft. Ja, ich finde die Informatikbranche und das Internet der Dinge ist eine schöne Sache. Das ist schön, wenn alle Geräte vernetzt sind und man das alles so statistisch sehen kann. Sehen kann, wann war das Licht an und solche Sachen. Das ist natürlich schön zu sehen, dass man das alles schön vernetzen kann, solange es eben nicht missbraucht wird. Martin Buslei erzählt, wie alles begann mit ihm und der SAP. Also wir wurden alle eingeladen zu einem Kennenlerntag hier nach Walldorf. Dann gab es ein paar was Leckeres zu essen, so Äpfel mit SAP-Logo. Ist ja auch mal was, was ich sonst so im freien Leben beobachten kann. Dann so ein Gespräch führen, ist ja auch ganz lustig. So ein Vorstellungsgespräch dient ja nicht nur dafür, dass der Bewerber sich vorstellt, sondern auch, dass sich das Unternehmen gegenüber dem Bewerber vorstellt. War eher so ein Geplaudere, was natürlich zeitlich völlig aus dem Ruder gelaufen ist, dann aber macht ja nichts. Ich persönlich muss vielleicht nur sehen, dass ich auch nicht aus Versehen irgendwas sage, mich dann anecke. Dann kann das vielleicht für mich auch Konsequenzen haben, wenn ich mich da ein bisschen daneben benehme. Das kann ich mir zumindest vorstellen, dass einige so denken. Das Beste, das Interessanteste fand ich eigentlich, dass mal so diesen Mythos SAP mal ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist irgendeine protzige Software-Klitsche, wo das Geld wie Honig im Schlaraffenland fließt, aber dann doch nicht so dick, wie ich das gedacht hätte. Läuft das noch? Ja, ja, ich jetzt wieder. Außer wenn ich ausmache. Sehr gut, Antwort. Schweiz. Dietikon bei Zürich. See. Sis. Back. Was hast du denn? Gehst du jetzt auf Unix? Ja, hier. In der Anerkennung und Förderung der Talente von Autisten ist die Schweiz heute weltweit führend. Wir haben dieses Projekt bei mir zu Hause im Dachboden oben gestartet. Und es macht mir Spaß, das zu erwähnen, weil ich weiß, dass andere Firmen in der Garage angefangen haben. Der Schweizer Unternehmer und Informatiker Siegfried Wirtner gründete 2009 die Stiftung Informatik für Autisten. Die Stiftung bildet in Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen Autisten für den IT-Weltmarkt aus. Microsoft, Google, IBM, die Firmen stellen Autisten ein, um sie ganz gezielt auf die Produktion von Software zu realisieren. Entwicklung der Software, auch alles, was mit Security zu tun hat in der Informatik, Netzwerktechnologie, Servertechnologie, wo unsere Leute mit offenen Armen empfangen werden. Am Ende der Ausbildung zum Informatiker steht eine staatliche Prüfung. In dem Zertifikat wird nicht erwähnt, dass der Absolvent Autist ist. An der Prüfung nehmen auch Nicht-Autisten teil. Wo haben wir das? C, Sys, Backup, Backup. So, und jetzt kommt der große Moment. Das ist jetzt genau der Parameter. Die Räumlichkeiten der Stiftung befinden sich in einem Bürogebäude im Industriegebiet von Dietikon auf 2 Etagen. 40 männliche Jugendliche absolvieren hier inzwischen ihr Informatikstudium. Fast alle sind, wie die meisten Autisten, die in der Informatikszene unterwegs sind, sogenannte Asperger-Autisten. Nur Frauen haben sich bis jetzt noch nicht angemeldet, erzählt Siegfried Wirtner, der Gründer der Ausbildungsstätte. Wir wissen, dass von diesem Asperger-Syndrom rund 10% Frauen betroffen sind, aber der überwiegend große Teil, eben 90%, sind Männer betroffen. Es gibt Einzelcoachings, Seminare und Workshops. Windows Sys oder nur Windows? Hoch minus 1. Abitur hat kaum einer der Jugendlichen. Viele von ihnen haben einen Realschulabschluss, einige haben Sonderschulen besucht. Die meisten sind nie gefördert worden. Sie passten nicht ins Schulsystem. 0,55. Ah, ja. Logisch, genau. Alles logisch. Dann ist ja alles in Ordnung. Michael Münzel lächelt. Der 24-Jährige studiert seit 3 Jahren in Dietikon. Im nächsten Jahr wird er mit seinem Informatikdiplom in die Wirtschaft gehen. Ja, Datenbankmanagement sicher, Netzwerktechnik, ein Kerngebiet der Informatik, sehr faszinierend, kann sich enorm weit rein vertiefen und sich auf sowas spezialisieren, wenn man möchte. Das Programmieren hat Michael Münzel schon als Kind gelernt. Ich sehe das Asperger jetzt nicht als Krankheit oder als Einschränkung. Für mich ist es eine Bereicherung, ganz persönlich. Ne? Es ist eine Bereicherung. Ich habe dadurch Fähigkeiten, welche andere Menschen nicht haben. Auf jeden Fall von Vorteil. Ganz klassisches Beispiel, dass Menschen mit dem Asperger-Syndrom eine ganz andere Auffassungsgabe haben und zum Beispiel programmiertechnische Aufgaben viel schneller und effizienter so eine Aufgabe bewältigen können, zum Beispiel. Ja, ich kann mir komplexe Fragestellungen sehr gut einprägen, ist gar kein Problem. Ich kann das sehr schnell wieder aufrufen, auch wenn es über Jahre zurückliegt, ist gar kein Problem. Ja, ist praktisch, hat auch Nachteile, man kann nicht vergessen. Ich denke, in Bildern, sage ich immer, ja, es ist wie eine Fotografie. Sie haben ein Fotoalbum vor sich, Sie haben Fotografien drin und wenn Sie die Informationen abrufen, Sie nehmen das Fotoalbum hervor, Sie haben ein Inhaltsverzeichnis vorne, Sie blättern zu der jeweiligen Seite und Sie sehen die Informationen und Sie sagen nur, was da steht. Also Sie haben ein Bild von dem, das Sie aufrufen können. Und dann habe ich das Intus, ja. Das geht ziemlich schnell. Also solche Dinge zu lernen, auch eine Fremdsprache zu lernen oder so, fällt mir relativ leicht. Alles, was mit Strukturen zu tun hat, Französisch, Englisch. Ich habe jetzt noch mit Schwedisch angefangen, vor ein paar Wochen Schwedisch zu lernen. Also so ein Selbstlernkurs, das ist eine geniale Sprache. Und da steckt auch wieder sehr viel Struktur dahinter. Struktur ist sehr wichtig. Nicht nur bei mir im Beruf, auch bei mir im Tagesablauf. Ich stehe üblicherweise um die gleiche Zeit auf morgens. Ich lege mir das ganz genau fest, immer so den gleichen Ablauf. Ich stehe auf, dann als nächstes stelle ich die Kaffeemaschine ein und so weiter. Ich habe eine ganz klare Struktur, die arbeite ich jeden Morgen ab. Ich gehe auf denselben Bus grundsätzlich zur selben Minute, ja. Und dann sollte er noch pünktlich sein, das wäre perfekt. Normalerweise setze ich mich auch an denselben Platz. Ja, so mein Platz. Und wenn er mal nicht frei ist, okay, dann stehe ich eben, auch wenn es vielleicht noch andere Plätze frei hätte. Auch in der Bahn, wenn es denn geht, auf denselben Platz oder wenigstens denselben Wagen, immer sowieso und so die gleiche Struktur hinzubringen. Aus dem Grunde, das sind enorm viele Eindrücke, die auf einem hereinkommen. Menschen sich dann einen Überblick zu verschaffen. Für mich ist es sehr schwierig, ja. Öffentlichen Verkehr habe ich es auch ganz elegant gelöst, das Problem. Ich habe mir gesagt, wie entkomme ich, wenn ich während der Hauptverkehrszeit unterwegs bin, all den ganzen Menschenmassen, oder? Das sind hunderte Menschen, die da auf einem strömen, oder? Wie entkomme ich der Situation möglichst elegant? Und habe gesagt, okay, fahre ich erste Klasse, habe ich das Problem nicht, ja. Und habe es jetzt so gelöst, seit gut 3 Jahren, viel angenehmer, ja. Immer einen Sitzplatz, viel mehr Platz und ein Problem weniger. Michael Münzel packt seinen Laptop ein. Heute hat er kein Seminar mehr. 17 nach fährt der nächste Zug. Ich nehme sonst normalerweise einen 17 nach, also jetzt haben wir 6 nach. In der Kantine der Schweizer Stiftung Informatik für Autisten stehen Maurice Amon und Kevin Berg in der Ecke neben der Tür. Sie haben ein gemeinsames Hobby, japanische Animationszeichentrick-Comics. Du spielst nicht Go, aber du schaust Anime, oder? Ich schaue Anime. Ja. Es gab Zeiten, da habe ich mir pro Tag irgendwie 150 GB auf die Festplatte gezogen. Ja, ich auch, Maurice. Kindisch. Aber sehr interessant. Im Internet gibt es eine Website, wo du ausrechnen kannst, wie viel Zeit in deinem Leben du schon mit Animes verbracht hast. Ja. Bei mir waren es irgendwie 6 oder 7 Monate. Wow, unglaublich. Wäre das etwas für dich? Also sehr wichtig ist der Umgang mit den Jungs. Also man kann nicht so jetzt so umarmen oder so, das mögen sie nicht so. So Körperberührung ist nicht so das Richtige. Martin Schmid ist der Ausbildungsleiter. Die Jungs reagieren natürlich verschieden auch, oder? Aber sicher ist mal wichtig auch, dass man, wenn man mit den Jungs spricht, oder dass man einen gebührenden Abstand hat, dass man nicht zu nahe steht, das ist sicher auch wichtig. und gewisse Jungs reagieren wirklich auf Geräusche auf. Und wenn es einen gewissen Pegel überschreitet, dann kann es schon sein, dass ein Trend oder andere sich zurückzieht. Oder? Die haben teilweise halt eine andere Sichtweise zu gewissen Sachen. Wir haben zum Beispiel auch einen Junge hier, der pflegt seinen Arbeitstisch so einzurichten, dass er genau weiß, das Bleistift liegt da, dieser Block ist da und da vorne ist der Bleistiftspitzer und ich weiß nicht was. Wenn er zum Beispiel am anderen Tag kommt und jemand hat vielleicht aus seinem Tisch den Bleistiftspitzer genommen und nicht mehr ans gleiche Ohr gestellt hat, oder? Der merkt das. Und der weiß das, oder dass der verschoben worden ist oder dass er gebraucht wurde. Er weiß genau, wo er seine Sachen hingestellt hat, bevor er den Arbeitsplatz verlassen hat. Das ist ganz extrem. Er beschwert sich dann, ja. Er kommt dann zu mir zum Beispiel und sagt, wer war an meinem Arbeitsplatz? Ich weiß es nicht. Also Autisten sind in der Regel eigentlich ordentlich. Und alles, was sie nicht interessiert, wird ausgeblendet. Sie hören einfach auf. Fertig, Punkt. Und dann laufen sie weg. Ich habe dir jetzt vorhin von den Battle Packs erzählt, oder? Okay, Battle Packs. Ja, also du kannst so eine Packung mit 36... Maurice Ammann sucht Mitspieler für das Browser-Game Battle Pack. Er schaut beim Sprechen auf den Boden. Man weiß nicht warum, aber die meisten Autisten haben, laut neuerer Forschungsergebnisse der Universität Cambridge, ein 2,5-mal schärferes Sehvermögen als durchschnittliche Menschen. Das heißt, ihre Sehschärfe entspricht der eines Falken oder Adlers. Beim Kommunizieren mit anderen sehen sie in deren Augenhaut jede einzelne Ader. Und blicken sie in das Gesicht des Gesprächspartners, dann springen ihnen Trichterlandschaften aus Poren und Mitessern entgegen. Wenn ich mit jemandem spreche, ich schaue die Person jetzt an, so, dann kann ich das schon machen, das geht ganz klar. Nur ist es nicht mehr in der Situation auch so, dass mich das Gesicht zu sehr ablenkt. Und ja, also die Reize, die da, ja, dann fühle ich mich unwohl, also ja. Fang jetzt einfach mal an. SAP Waldorf. Wir brauchen doch nur einen. Ja, nein, nachher braucht man noch einen zweiten, wie du hier auf der anderen Abbildung siehst. Martin Buslei und Christian Haller wühlen in einer Kiste mit Legosteinen. Hier im großen Besprechungsraum, gleich rechts hinter dem Foyer, hat die SAP am Recruiting-Tag für die autistischen Kandidaten, die in die engere Auswahl gekommen sind, ein Lego-Event organisiert. Martin Buslei und Christian Haller hatten den Auftrag, mit einem Lego Mindstorms-Bausatz einen Roboter zu basteln. Im Recruiting der neuen autistischen Kollegen waren das eben 18 junge Menschen, die wir hier eingeladen haben, nach Waldorf, genau in die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt sind. Stefanie Lawatzke ist bei SAP die Coachin für die Autisten. Ihre Aufgabe ist es, sich um die neuen Kollegen ganz besonders zu kümmern. Gemeinsam mit dem Schwerbehindertenbeauftragten von SAP. Martin Buslei fischt einen bunten Stein aus der Lego-Kiste. Da wurden wir ja an diese Lego-Kisten gesetzt und uns wurde der Auftrag gegeben, das erste Modell, was in der Anleitung beschrieben ist, zusammenzuzimmern. Ja, ich persönlich habe ja schon früher viel mit Lego gebaut und kannte dieses Mindstorms, habe es aber selbst nicht besessen, weil ich dann aus dem Alter raus war. Es ist so ein Set, was wahrscheinlich eher für Schulen gedacht ist, als für die Rekrutierung von Mitarbeitern in Softwarefirmen. Das ist diese Weicheilego, wo man das einfach nur dranhalten muss, nicht mehr selber machen. Der Lego-Tag bei SAP wurde mit Erfolg absolviert. Es lohnt sich dann, wenn man das als Kind so macht. Das ist endlich mal so der Punkt im Leben, wo man merkt, dafür hat es sich gelohnt. Das ist halt nicht nur irgendwie für die Mülltonne oder einfach zum Zeitvertreib. Das ist einfach nur lustig, dass man irgendwann mal bei SAP reinkommt. Irgendwann zahlt sich das alles mal aus. Was denn hier die Nubbel da? Ach hier. Ja, es ist nichts für Wurstfinger. Die Wurstfinger sollten es dann mit Duplo versuchen. Während Christian Haller und Martin Buslei den Bau des Lego-Roboters vorführen, steht Stefanie Lawatzke daneben, genau wie am Recruiting-Tag. Genau, also der Lego-Tag besteht eben zum großen Teil aus dem Bauen des Roboters und dann aus einem Gespräch, einem persönlichen Gespräch mit dem Kandidaten. Die Autisten-Coachin bei SAP erzählt, sie habe zu Hause ein autistisches Kind und nun habe sie eben 9 Kinder. Aber ins Mikrofon möchte sie das nicht sagen. Sie berichtet von der Wichtigkeit ihrer neuen Arbeit bei SAP und dass Autisten immer eine Betreuung an ihrer Seite bräuchten, bis zur Rente, erklärt sie. Genau, also meiner Meinung nach ist es sehr wichtig und es läuft natürlich nie aus, weil der Mensch ist autistisch und wird es auch noch im Jahr 2020 sein. Martin Busley und Christian Haller stehen neben der Lego-Kiste. Ja, das Klischee zu erfüllen. Was ist denn das Klischee? Immer dieses Argument, ja, der lebt in seiner eigenen Welt. Das Problem ist halt auch, dass Autismus halt eine medizinisch-psychologische Diagnose ist. Das heißt, das Ganze wird auch noch so pathologisiert und als krankhaft dargestellt. Das ist halt andererseits aber sehr falsch. Aber es dauert einfach wahnsinnig lange erstmal. Menschen aus dem autistischen Spektrum langsam auch etabliert sind im Berufsleben. Dann machen wir jetzt halt den Anfang. Wir sind die Pioniere auf dem Gebiet. Ich habe natürlich im Laufe der Zeit wesentlich mehr über mich selber gelernt, dass ich jetzt endlich mal das viel besser einschätzen kann, wie dieses Asperger-Syndrom eigentlich sich auf mich konkret auswirkt. Ich glaube schon, dass ich Sachen kann, aber es ist ja immer schwierig einzuordnen, wie gut man wirklich ist, wenn man gar keinen richtigen Vergleich hat. Wenn ich irgendwas schnell kann, dann kann ich auch denken, ja, das kann eigentlich jeder, das muss man vielleicht einfach nur lernen, dann können das andere noch schneller lernen, als ich es getan habe oder... Das ist gar nichts Besonderes, was ich mache. Es ist völlig wertlos. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Wenn ich gar nicht erst anfange, mich selbst zu überschätzen oder größenwahnsinnig zu werden, dann lieber Demut. Den Dicken kann man ja noch markieren, wenn man mal zeigen kann, wer Ahnung hat. Die Welt darf man halt nicht den Idioten überlassen. Das passiert zwar leider teilweise, aber muss ja nicht ausufern. Ab 65.536 zeigt der Computer nur noch so Kästchen an. In der Schweizer Ausbildungsstätte sitzt Fabian Giesel im Workshop Strukturen von Zahlensystemen. Mit 13 Jahren hat er angefangen zu programmieren. Er hat sich Computerspiele ausgedacht. Also in der Freizeit erstelle ich eigentlich nur Programme ein bisschen. Ich gehe nicht so oft raus und solche Sachen. Hier kann ich Ihnen das gleich zeigen. Hier habe ich einfach mal losprogrammiert. Sie können mit der Tastenkombination Alt und dann 48 können Sie ASCII schreiben. Das heißt, das ist jetzt die 0, die rausgekommen ist. Bei 48 ist es eine 0, bei 65 ist es die A. Hier oben sehen Sie die chinesischen Zeichen. Die sind hier auch drin, hier oben. Das kennen Sie vielleicht. Kennen Sie nicht? Ich mache Eignungs- und Potenzialdiagnostik, eben vor allem Assessments, also Selektionsassessments, aber auch Development Assessments und Leadership Coaching oder überhaupt Talententwicklung. Anna Weiner ist Talentcoach. Sie ist auf der Suche nach sogenannten High Potentials in den Schweizer Unis und auch in der Stiftung Informatik für Autisten. In der Wirtschaft ist ja die Passung der Person zu ihrer Position und zu ihren Aufgaben ja sehr wichtig. Jetzt bei Asperger Autismus zum Beispiel ist es natürlich noch wichtiger, dass man die Passung entsprechend einfach anschaut. Und zwar, da geht es einerseits um das Umfeld. Das Umfeld ist ja sehr wichtig für die Autisten, dass das Umfeld einfach sehr strukturiert ist. Das andere ist natürlich Interesse. Wo liegen denn die Interessen? Weil die Motivation bei Autisten verläuft ja über die Interessen. Dort, wo sich die Leute interessiert, dort sind sie ja motiviert und auch bereit zu leisten. Und dort gehen sie einfach sehr in die Tiefe. Und das Potenzial ist natürlich sehr groß. Die Asperger-Autisten sind sicher Leute, die für die Wirtschaft einen großen Nutzen haben und haben könnten, noch mehr haben könnten. Also Einstein war ein Asperger-Autist, der Bill Gates ist zum Beispiel einer. Also das sind einfach durchaus sehr leistungsfähige Leute. Aber das ist eben vor allem interessensgesteuert. Und Störungen sind halt einfach zu vermeiden. Ein bisschen frische Luft. Da vorne fließt gleich der Fluss und da kann man so schön am Fluss entlang gehen. Jetzt gehen wir da rechts. Der Weg dauert zwar ein paar Minuten länger hier. Es gibt noch den direkten Weg an der Straße, aber ich finde es hier schöner. Es ist nur hier ein bisschen dunkel. Ein bisschen ist ja, gut. Man sieht ja gar nichts hier. Man darf einfach keine Angst im Dunkeln haben, dann geht das. Michael Münzel legt jeden Tag einen zweistündigen Weg zurück. Er wohnt in einem Dorf weit hinter Zürich. Zum Bahnhof in Dietikon geht er grundsätzlich zu Fuß durch den Wald. Jetzt gehen wir links. Kommen wir wieder aus dem Wald raus. Interessieren Sie sich auch für Flugzeuge? Nee, ich fliege grundsätzlich nicht. Bin überhaupt nicht der Fliegertyp. Ja, man kann es nicht kontrollieren. Was Unberechenbares. Aber in der Bahn können Sie es eigentlich auch nicht kontrollieren. Doch, Notbremse. Ja. Naja, ich brauche immer eine gewisse Begeisterung oder irgendwas, was mich fasziniert an dem Objekt. Und Flugzeuge interessieren mich nicht. Also warum mich was interessiert? Das Kochen. Kochen, das ist natürlich toll. Ich koche sehr gern. Mal ein bisschen was Handwerkliches, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich nach Rezept. Ich liebe Trüffel, das ist göttlich. Hab mir extra jetzt noch so eine Trüffelraffel gekauft. Kann ich da die Trüffel rüber hobeln. Ich finde das absolut göttlich. Michael Münzel macht einen Hüpfer und zieht den Gurt seiner Laptoptasche zurecht. An der Ampel steht ein Mädchen und lächelt ihm zu. Michael Münzel sieht gut aus und kommt an beim anderen Geschlecht. So, jetzt queren wir da die Straße. Dann haben wir die zwei Hauptlinien da von Zürich, Bern, Basel. Die beiden Gleise. Bahnhof Dietikon. Der Bahnsteig ist voller Leute. Ja, das ist so, ja, leider. Aber Bahnsteig erster Klasse gibt es ja nicht. Nee, leider noch nicht. Ja, es wäre perfekt, aber leider nicht. In Wagen 63, gleich im ersten Abteil, befindet sich der Platz, auf dem Michael Münzel immer sitzt, wenn er frei ist. In der ersten Klasse ist das selten ein Problem. Also das war eine sehr gute Investition. Ja, also man kann einiges machen. Erste Klasse fahren und so weiter. Ich reise sehr gern. Meine große Leidenschaft ist die Eisenbahn. Trifft sich hier in der Schweiz sehr gut. Wir haben eines der dichtesten Bahnnetze weltweit. Was also nur schon das ganze Netz der Stadt Zürich ist ja extrem, oder? Ist wirklich extrem. Es ist eines der dichtesten Netze weltweit überhaupt, was den öffentlichen Verkehr betrifft. Gut, Tokio macht noch Konkurrenz, ja, aber dann ist Zürich schon etwa auf Platz 2 weltweit. Das hat es in sich. Also ich habe jetzt den ganzen Netzplan der Verkehrsbetriebe Zürich auswendig gelernt, komplett. Ja, sind über 706 Haltestellen, inklusive sämtlichen Knotenpunkten, Umsteigemöglichkeiten, Fahrplänen, alles. Ja. Also jetzt sind wir in der Straße in Zürich satten und am Zielort kann ich Ihnen sagen, wie Sie von A nach B reisen, mit welcher Linie, wo Sie umsteigen müssen, inklusive dem Taktintervall der jeweiligen Bus-, Tram- und Bahnlinien. Überhaupt kein Problem. Jetzt gehen wir hier runter ins Treppenhaus und kommen dann direkt in der Kantine raus. Die beiden SAP-Autisten haben Mittagspause. Ich habe 2004 Abitur gemacht. Nach dem Abitur habe ich relativ schnell angefangen, Mathematik in Kaiserslautern zu studieren. Ich hatte nie so die ganz konkrete Vorstellung, dass ich als Kind wusste, ich will Anwalt werden, ich will Arzt werden oder dies oder jenes. Natürlich hatte ich im Laufe der Zeit immer wieder so Ideen, ja, ich sitze irgendwann mal in einem Büro oder mache dies oder das, aber es war nie so konkret. Ich habe das immer so ein bisschen aufgeschoben, weil ich gedacht habe, ich muss einfach auf das Perfekte warten, ich muss noch mehr lernen. Dann irgendwann finde ich halt das Ideale. Da ist natürlich so ein Studium auch ganz praktisch. Da heißt immer, wer Mathematik studiert, da kann man hinterher alles mitmachen. Das kam mir eigentlich schon mal ganz entgegen, weil ich wusste, ich muss mich halt nicht von früh auf spezialisieren. Wenn ich Medizin studiere, landet man irgendwo in der Pharmaindustrie. Da ist das halt schon beschränkt. Da ist Mathematik viel vielseitiger. Das hat mich schon begeistert. Ich hatte am Anfang Hauptschulabschluss, habe dann mittlere Reife gemacht und dann noch Fachhochschulreife. Vor SAP habe ich schon begonnen, staatlich geprüfte Informatiker zu lernen und einfach daran gescheitert bin, weil ich da den großen Berg vor mir gesehen habe und da war ich dann zu feige, dann nochmal Kollegen zu fragen, helft mir doch mal. Das war ich dann zu feige oder zu eitel oder wie auch immer. Auch Martin Busley hat sein Mathematikstudium nach dem Vordiplom abgebrochen. Ein Jahr, bevor er sich bei SAP beworben hat. Er hatte Angst vor der Abschlussprüfung und ist dann lieber jobben gegangen. Es war so, nachdem ich das Studium abgebrochen hatte, musste ich ja von irgendwas leben und ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause rumhängen, suche ich mir irgendeine Arbeit. Und zufällig hatte ich gerade gesehen, dass ein Baumarkt Aushilfen sucht und bin da einfach mal hingefahren. Die haben mich auch von der Stelle genommen. Ich dachte damals, das machst du jetzt mal so ein paar Monate. Vielleicht fällt mir in der Zeit dann ein, wie ich mein Leben mittelfristig bis langfristig gestalten kann. Und wie es dann halt so ist, aus so einem Provisorium wird dann erstmal ein Dauerzustand. Dann hat man mich in ein anderes Team übernommen, wegen guter Führung. Und ich durfte dann beim allgemeinen Verräumteam weitermachen. Also nicht mehr nur Hängepetunien sauber machen und draußen kehren, sondern halt die allgemeine Ware, die da angeliefert wird, verräumen. Aber natürlich ist es für jemanden, der Mathematik studiert hat, auf Dauer nicht befriedigend, in so einem Baumarkt zu sitzen und da Billigkeramik oder Abtönfarbe und Dachpappe zu verräumen. Das ist natürlich ein bisschen langweilig auf Dauer. Nach gut einem Jahr Baumarkt erfuhr Martin Buslei, dass SAP Autisten sucht und bewarb sich. Der Unterschied zwischen Arbeitsleben und Ausbildung ist ja, dass ich hier nicht Gefahr laufe, irgendwann mal zu einer Prüfung antreten zu müssen. Das ist ja eigentlich alles vorbei mit dem Arbeitsleben. Da muss man nicht freitags nach Hause gehen und denken, oh Gott, ich muss jetzt am Wochenende mal lernen, weil nächste Woche eine Klausur ansteht. Das ist, glaube ich, Leben viel entspannter. Da können Sie sich einfach abends auf die Couch legen und Fernsehen gucken, bis die Birne leer ist. Okay, für heute, wir werden jetzt sprechen über die Struktur von einem Modulprüfung. Das ist nicht schwierig, aber es ist sehr umfangreich. Okay, Zeit 90 Minuten. Und dann hier kommt eine Notenformel. Und okay. In der Schweizer Stiftung Informatik für Autisten wird in einem Seminar der Ablauf der Abschlussprüfung trainiert. Dann die Leute normalerweise, sie haben kein Problem mit dem Stoff, aber mit der Zeit am Ende. Heute werden wir ein paar Aufgaben schauen. André, kannst du bitte die Szenario lesen? Aufgabe. Was wäre, wenn es sich bei André Feldmann sieht aus wie 18, aber er ist erst 15 Jahre alt. Vor einem Jahr hat er seine Ausbildung begonnen. Die Schule hat er 14-jährig mit Realschulabschluss beendet. Und in diversen Beratungsstellen wurden ihm Vorschläge für sein weiteres Leben unterbreitet, die ihm nicht gefielen. Ja, Gärtner zu sein, das ist langweilig, anstrengend und das gefällt mir einfach nicht. Das ist im Auge des Betrachters ein Beruf. Ich meine, an der Kasse zu hocken den ganzen Tag und Artikel einzuscannen, ist auch ziemlich langweilig aus meiner Sicht. André Feldmann möchte als Programmierer arbeiten. Kann ja fast nichts, also eigentlich nichts anderes. Und zum Beispiel jetzt beim Programmieren, da programmiert man Programme und dann kann man auch sehen, was man gemacht hat, kann man stolz sagen, das habe ich geschrieben und das gehört mir, in Anführungszeichen. Man kann tolle Sachen machen, spiele manchmal auch Computerspiele. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Spiel spielt und das dann einem nicht gefällt, dann kann man es auch abändern. Es geht, wenn man weiß wie, ganz einfach. Man muss da ein paar Tricks kennen, aber wenn man etwas kauft, Geld ausgibt, dann wird es noch 2 Stunden langweilig, dann ist das Geld einfach verloren. Das macht nicht wirklich Spaß, dann kann man das abändern und macht es weiterhin Spaß. Ich ändere meine meisten Spiele ab. Man schreibt eigentlich einen Code und dann geht es. Man schreibt einfach nur. So, der von Zügen am meisten frequentierte Bahnhof der Welt. Über 1290 Züge täglich. Die Gleise hier von 3 bis 18 sind so die ganzen Fernverkehrszüge, die von hier in die ganze Welt fahren. Ob jetzt Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich und so weiter. Züge aus dem Tessin haben immer Verspätung, das sehen wir da, 30 Minuten zu spät. Ja. Am Züricher Hauptbahnhof muss Michael Münzel umsteigen in einen anderen Zug. So, unser Zug. Jetzt haben wir Hauptverkehrszeit. Und wir fahren 2. Klasse, was wir ja normalerweise nicht machen. Genau. Ausnahmsweise wird er heute 2. Klasse fahren. 2. Klasse. Einen Platz kriegen ist natürlich, wird natürlich jetzt schwer. Ja. Im Großraumwagen sind noch 2 Plätze frei. Direkt gegenüber auf Tuchfühlung sitzen 2 weitere Fahrgäste. Grüezi. Michael Münzel streicht sich eine Locke aus der Stirn. Also das ist so eine typische Situation, die ich wirklich verabscheue, oder? Beinfreiheit gleich 0, eng. Ich bin zum Glück nicht so geruchsempfindlich, aber trotzdem. Schweißgeruch im Sommer oder auch im Winter ist eine Herausforderung. Die beiden gegenüber sitzenden Fahrgäste machen lange Gesichter, ob der Komplimente, die sie mit anhören müssen. Ja, ganz nervig wird es dann bei Verspätungen, wenn die Leute zu langsam ein- und aussteigen. Hab mich schon beschwert, sicher, aber also schriftlich beschwert. lässt sich nicht ändern, ja. Aber wenn die Leute zu langsam ein- und aussteigen, dann kann man ja eigentlich auch nichts machen. Ja, keine Sitzplätze, das wäre eine Möglichkeit für einen schnellen Passagierwechsel und mehr Kapazität. Gar keine Sitzplätze mehr machen, sondern nur Stehplätze, um mehr Menschen reinzubringen, aber ja, ist so eine Sache für sich. Keine Treppen mehr, das wäre perfekt, braucht weniger Zeit zum Ein- und Aussteigen, das ist natürlich eine Möglichkeit. Türen freigeben. Ja, genau, dann werden die Türen blockiert, weil es zu lang dauert und. Aber wir werden es überstehen. Ja, wir werden es überstehen. Das machen ja manche Leute jeden Tag, ne? Ja, ich auch. Ja, aber in der ersten Klasse. Ja, dann, das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem. In der ersten Klasse ist kein Problem. Wunderbarer Platz, also ruhig, viel ruhiger, ja. Das geht sehr gut. Das könnte einem ja ausgelegt werden als elitäres Denken. Mhm, durchaus, ja. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Also ich kann da nichts dafür, das ist einfach so gegeben. Muss ich so in Kauf nehmen. Da der Digitalcomputer nur mit dem Binärformat von Zahlen arbeiten kann, bedarf es zur Zeichendarstellung eines Tricks. Die Zeichen des Alphabets müssen in Binärzahlen übersetzt werden. Dieser Vorgang nennt sich Codierung. Auf diese Weise entstehen Übersetzungstabellen, von denen es drei sehr bedeutende gibt. Die ASCII, ANSI und Unicode-Tabellen. Gut, also, Herr Feldmann. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass Sie unordentlich zur Arbeit erscheinen, dass Sie unrasiert sind, dass Ihre Hemden auch nicht gebügelt sind, sondern eher zerknittert wirken und dass auch Ihre Hosen, vor allem Ihre Hosen, kleine Flecken aufweisen. Ich würde gerne erfahren, warum das so ist. Also, wie meinen Sie das jetzt? Die Talentcoachin Anna Weiner macht Sozialkompetenztraining. Also Asperger-Autisten, das sind ja Leute, die gerade Schwierigkeiten im Sozialverhalten haben. Und das sind ja eigentlich Themen, die man ja sonst in der Wirtschaft ja auch braucht. Aber viele Manager kriegen ja solche Trainings. Und gerade mit Autisten kann man das ja auch sehr gut üben. Also das sind auch Möglichkeiten der Anwendung. Ja, immer höflich sein, auch wenn jemand sie schräg anmacht. Immer höflich bleiben, dann nicht so schnell sauer werden, dann bekommt man Ärger. Der 15-jährige André Feldmann und der 18-jährige Maurice Ammon stehen sich gegenüber. In Rollenspielen wird gesellschaftlich angemessenes Verhalten geübt. Später im Wirtschaftsleben ist das nützlich. Ich würde es nett von dir finden, wenn du mich im Gang begrüßen würdest. Ja, das macht für mich keinen Sinn. Also ich verstehe nicht, warum ich grüßen sollte. Oder eben teilweise vergesse ich es eben auch einfach gerade das Grüßen. Ja. André Feldmann rauft sich die Haare. Wenn man sozial ist, bringt einem das im Leben weiter. Wenn man sich sozial verhalten kann, aber ja. Ja, so einem langweiligen Kram habe ich überhaupt keine Lust. Ja, keine Ahnung, ob ich das könnte. Nie ausprobiert. Da habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie wird es schon gehen, einfach. Einfach machen, machen, machen. Dann kann man das irgendwann auch besser. Also ich sehe das so, der Asperger ist eher so, dass man hat ein Defizit in einem Bereich und dafür hat man das, was in diesem Bereich fehlt, wie in einem anderen Bereich mehr dafür. Nico Hunziger ist 18 Jahre alt und im vierten Ausbildungsjahr als Informatiker. Er steht kurz vor der staatlichen Prüfung. Je extremer das Defizit, desto extremer das Talent. Man kennt ja das auch schon aus den Filmen, wie der Rayman, der Zündhölzchen zählt, während die am Runterfliegen sind und solche Sachen. Eben, der hat extreme Defizite im sozialen Bereich, dafür hat der extremes Talent im Zählen. Und eben so ist das genau bei den Aspergern. Die haben Defizite und dafür Talente. Und die Defizite kann man ja auch trainieren, dass man dort besser wird. Also, dass man auf einen gewissen Standard kommt, der angemessen ist, oder? Und wo ich diagnostiziert bekommen habe, war ich 14 oder 15. Ich bin da aus der Schule gekommen, bin zu früh in die Schule gegangen, dann bin ich voraus. Und dann haben die ja das diagnostiziert, dass ich Asperger-Syndrom habe. So ist das gekommen. Ich hatte so eine Kappe auf den Kopf mit so Kabel dran und dann hat die das so gemessen, die Hirnströmungen. Mit einer Maschine, ich weiß nicht mehr genau, aber das mit der Kappe, das weiß ich noch. Das war noch ein Erlebnis, ja. Schon ein eigenartiges Gefühl, dass der jetzt an meinem Kopf da was misst. Ich wusste ja nicht genau, was er misste, wo eben Hirnströmungen, ich konnte mir darunter noch nichts vorstellen. Ich habe da einfach mal hingehalten. Ich habe das einfach gemacht. Es war, ich habe mir nichts dabei gedacht, groß. Ich dachte, ja, ich mache den kurz, dann sind die Erwachsenen zufrieden. Ja. Aber ich habe nie gedacht vorher, dass ich anders bin als die anderen. Ja. Ich habe nie einen Unterschied zwischen mir und anderen. Ich habe nie einen Unterschied gemerkt. Vielleicht ist das mein Defizit, dass ich nicht merke, welche Defizite ich habe. Ja. Hier ist der Übergang zu Gebäude 3 und wir gehen jetzt hier geradeaus. Wir sind jetzt schon in Gebäude 1 und gehen den zweiten Gang runter. Jetzt kommen wir gleich zur Kaffeeküche. Christian Haller und Martin Buslei, die beiden SAP-Autisten, holen sich einen Kaffee. Also dieses Thema Autismus, das war bei mir weniger an der Tagesordnung. Der Begriff wurde eigentlich nie verwendet. Diese Diagnose wurde von einem Arzt festgestellt. Dann habe ich das akzeptiert, aber habe dann mein Leben so weitergelebt wie bisher. Mit dem Stempel oder dem Schild. Ich habe nur gemerkt, dass ich etwas anders bin. Ich habe meinen eigenen Kopf gehabt und die Lehrer hatten es schwer, mich von etwas zu überzeugen. Ich teilte nicht immer dieselben Ansichten mit Lehrern, was aber jetzt nicht unbedingt nur auf Autisten zutrifft. Was vielleicht auch noch dazu kommt, dass mein Bekanntenkreis überschaubar war, also mein Freundeskreis, und dass ich mich jetzt nicht ständig mit irgendjemandem getroffen habe. Ich habe dann eher mich mit anderen Sachen beschäftigt. Auch Martin Buslei hat sich mit anderen Dingen beschäftigt. Klamotten kaufen oder irgendwie aussehen, das ist, glaube ich, alles an mir so ein bisschen vorbeigerauscht. Das hat mich nie so wirklich interessiert. In welcher Welt lebe ich, dass ich mich mit solchen Problemen befassen muss? Irgendwelche Marken werden neu erfunden und dann noch teurer, noch besserer Geschmack, noch schöneres Aussehen, noch bessere Wischleistungen. Es ist besser, wenn wir einfach uns den Dingen im Leben zuwenden können, die erstmal wichtig sind. Aber das ist, so geht das Leben, glaube ich, nicht. Ich meine, ich glaube schon, dass ich immer etwas sonderbar war oder zumindest mal in diesem Sinne herausgestochen habe. Ich habe da nie oft nicht so richtig reingepasst, gerade so in der Pubertät. Da waren Mitschüler, die haben sich mit irgendwelchen Sachen befasst, wo ich überhaupt nicht den Zugang zu hatte. Und umgekehrt war es genauso. Ich habe mich für Sachen interessiert, wo dann eigentlich kein anderer drauf gekommen wäre, dass man überhaupt Zeit für investieren sollte. Was sie gedacht haben, kann ich nicht sagen, aber es ist mittlerweile auch egal. Ich finde das eigentlich ganz lustig, dass ich eine andere Sicht auf die Welt habe und immer die Stadt Köln. In der Stadt Köln fahren Stadtbahnen den ganzen lieben Tag auf und ab. Jetzt kann man natürlich sagen, ich benutze das als Verkehrsmittel. Dann können Sie das so sehen. Man kann das aber auch ganz anders sehen. Ich meine, ich habe quasi das versucht, komplett in Köln zu lernen, wie da das Stadtbahnsystem funktioniert. Schon ein bisschen merkwürdig, aber für mich war das einfach normal. Mich hat das einfach interessiert. Ich wollte da einsteigen, wollte das durchdringen, verstehen. Da habe ich es einfach gemacht. Wo steht welche Weiche, warum und welche Signale? Diese Gesamtvorstellung, dass das alles gleichzeitig stattfindet, das hat mich schon begeistert. Jetzt vor allem ist die Eleganz auch. Da entsteht schon eine gewisse Schönheit. Gegen 6 Uhr kommen die ganzen Menschenmassen, ganz wahnsinnig. Und wenn wir einen Zug später genommen hätten, dann stehen sie noch in den Gängen, dann wird es dann wirklich sehr eng. Da muss man richtig drücken, dass man da reinkommt. Quetscht man sich noch rein und da gehen die Türen vor einem zu. Noch 10 Minuten Zugfahrt hat Michael Münzel vor sich. Dann ist er zu Hause. Aber ich achte da gar nichts auf meine Mitmenschen. Ich nehme das gar nicht so wahr. Ich habe auch ziemliche Probleme, die Menschen voneinander zu unterscheiden. Also zwei Menschen, die ähnlich aussehen zum Beispiel, zu sehen, wer ist jetzt wer. Das muss ich zuerst wirklich richtig trainieren. Ich mache es oft mit der Kleidung. Ich merke mir die Kleidung der Menschen oder den Tonfall. Vor allem, weil mir eben diese Details ins Auge fallen. Nicht unbedingt das, der Mensch an sich, sondern irgendein Detail, oder? Und zum Beispiel, wenn man jemanden spricht, dass man in die Augen schaut, ist so ein Klassiker. Das mache ich auch nicht immer. Muss ich zuerst lernen, dass man das angeblich höflich sein soll, dass man es so macht. Ist es höflich, angeblich. Ne? Für mich ist es jetzt einfach, man soll es so machen, weil das so sich in der Gesellschaft etabliert hat, aber sonst würde ich es nicht unbedingt machen. Michael Münzel kratzt sich am Kopf. Auch das Erkennen von Emotionen. Ist jetzt der Mensch glücklich, ist er traurig? Diese Gesichtsausdrücke kennenzulernen, das ist wirklich ein Training. Man und macht es mit Fotos. Und da sieht man so Menschen, da muss man beschreiben, wie fühlen die sich. Ja, weil ich, wenn ich so durch die Gegend blicke, ich kann jetzt nicht schauen, ist der Herr da drüben, ist er jetzt glücklich oder ist er jetzt gar traurig oder... Der mit dem Schal, ja, der genau. Auf der Treppe sitzt. Richtig, oder? Ja. Der ist so müde, dem fallen ja die Augen zu. Kann sein. Aber das ist schwer für mich, ja, so Emotionen zu erkennen bei den Menschen. Wie fühlt er sich jetzt? Und auch natürlich die Reaktion darauf, da richtig darauf zu reagieren, dass dann auch der, sagen wir, der Gesichtsausdruck von einem selbst stimmt, oder? Zum Beispiel einen Witz zu verstehen, also als wenn jemand da mal einen Witz erzählt zum Beispiel, das kommt ja immer wieder mal vor, dann zu kennen, okay, das ist jetzt was Witziges, da lacht man drüber, also ich könnte zum Beispiel wirklich einfach da sitzen und sie könnten einen Witz erzählen und ich würde keine Emotionen zeigen. Ich sitze da und ich lache nicht. Das ist für mich kein Problem. Aber Sie lachen doch auch über manche Dinge. Ja, sicher. Ja. Ein paar Plätze weiter sitzen drei Mädchen. Sie kichern und schauen zu Michael Münzel hinüber. Sie flirten mit ihm. Wenn, dann merke ich es nicht. Ja. Ist das jetzt ernst gemeint? Also Sie meinen, Sie merken das nicht, ja? Ich weiß es nicht, aber... Ja. Ist mir jetzt dem Sinn noch nie aufgefallen, zumindest spezifisch. Ja. So, das ist prima. Martin Buslei und Christian Haller sitzen an ihren Rechnern. In den Büros nebenan sitzen die anderen sechs Autisten, die SAP im Januar 2014 eingestellt hat. Autisten, so heißt es in der Informatikindustrie, seien ganz besonders geeignet, sogenannte Quellcodes, also in einer Programmiersprache geschriebene Texte, die aus endlosen Zahlen und Zeichenreihen bestehen, nach Programmierfehlern zu durchsuchen, ob zum Beispiel irgendwo ein Semikolon oder eine Ziffer fehlt. Doch diese Aufgabe haben die Autisten bei SAP nicht. Aus dem Off stellt die SAP-Pressereferentin klar, wir lassen die doch nicht an unsere Quellcodes. Die Autisten bei SAP arbeiten im Software-Testing, genauer gesagt in der sogenannten Qualitätskontrolle. Bevor die Software an Kunden rausgeht, klicken sie beispielsweise auf alle Buttons und gucken, ob die Buttons auch alle funktionieren. Genau wie in einer Konservenfabrik am Ende der Fertigung nachgeguckt wird, ob alle Dosen einwandfreie Lötnähte haben. Ich finde das toll, wenn die dann wirklich auch etwas machen und diese Leute auch wirklich davon profitieren können. Aber bitte nicht irgendwo beim Testen von Software oder Regale einräumen oder ausräumen. Ja. Siegfried Wirtner, Schweizer Ausbildungsstätte Informatik für Autisten. Ich habe selber auch angefragt hier bei SAP Schweiz, ob eine Möglichkeit für eine Zusammenarbeit möglich wäre. Und ich habe Absagen bekommen. Auf der anderen Seite vermute ich aber, dass ein Bewerber überqualifiziert wäre, wenn man ihn einfach nur beim Testen von Software oder bei der Parametrisierung von Standardsoftware einsetzen würde. Ich denke, es handelt sich um einen Marketing-Gag von SAP. Dass im Zusammenhang ja mit Autisten da auch wahrscheinlich werbemäßig oder marketingtechnisch für sich selbst das Beste herausgeholt werden soll. Wir haben uns dazu entschieden, unsere neuen Mitarbeiter besonders in der Qualitätssicherung und im Testing einzusetzen. Anka Wittenberg, SAP Senior Vice President Personalwesen. Zuständig für die Einstellung von Autisten bei SAP. Wir haben festgestellt, dass diese Art der Autisten, nämlich dass sie sich sehr gut, sehr lange konzentrieren können auf Aufgaben, die sich regelmäßig wiederholen. Und das ist natürlich etwas, was wir sehr gut im Software-Testen nutzen können. Wir schauen natürlich, bevor wir Software beispielsweise ausliefern, dass keine Fehler irgendwo enthalten sind. Und da brauchen wir jemanden, der eben Eigenschaften hat, wie unsere Kollegen, die eben mit Autismus diagnostiziert wurden. Ja, man tritt nicht immer auf derselben Stelle. Man geht auch mal durch eine Tür und bewegt sich dort weiter. Ich habe nichts dagegen, dass mal irgendwas anders ist, damit wir nicht Tag ein, Tag aus das Gleiche machen. Dass man mal einfach mal Spaß hat. Warum denn nicht? Ich meine, ist auch viel lustiger. Bei dem größten europäischen Softwarehersteller benötigt man hunderte Autisten für die Qualitätskontrolle. SAP steht für sehr amüsante Pointen, falls Sie das noch nicht wussten. Der Spezialist ist Autist. Ein Feature von Anja Kempe. Es sprach Sascha Maria X. Wir gehen jetzt, wo die wahren SAP-Mitarbeiter arbeiten, wo richtig was läuft. Technische Realisation und Regie Anja Kempe. Redaktion Leslie Rosin. Das war ganz schlecht, Ich fange nochmal an. Ich kann ein paar schöne Marketing-Sätze sprechen. Westdeutscher Rundfunk und Südwestrundfunk, 2014. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.